Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Hier, kurz vor der Astgabelung, musst du den Schnitt machen. Da kommt dann das Baumharz raus. Das lässt du ein paar Tage trocknen. Dann kannst du es abschaben. Der über 80-jährige Musalim ist Weihrauchspezialist. Von seinem Vater hat er gelernt, wo er die Bäume anritzt, damit möglichst viel Baumharz fließt. Jetzt gibt er seine Erfahrungen an den Enkel weiter. Seit Jahrtausenden wird das Wissen um die Weihrauchbäume von Generation zu Generation mündlich überliefert. Bereits seit 3500 Jahren wird in der südomanischen Dhofar-Region Weihrauch geerntet. Das kostbare Harz war bereits in der Antike in Mesopotamien und Ägypten ein heiß begehrtes Handelsgut. Auf der Weihrauchstraße, einem der ältesten Handelswege der Welt, wurde die kostbare Ware transportiert. Die Weihrauchstraße ist der wichtigste und zweifellos einer der bedeutendsten Handelswege seit der Antike überhaupt. Er beginnt im Produktionsland von Weihrauch, also in Dhofar an der Südküste Arabiens, verläuft dann weiter an der Südküste entlang, zum Teil auch in Verbindung mit den Häfen, die im heutigen Südjemen gelegen sind. Professor Günther Meyer ist Kulturgeograf an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und hat den Verlauf der Handelsstraße erforscht. Die mit Weihrauch beladenen Karawanen starteten ihre 65 Tage dauernde Reise im Gebiet des heutigen Südoman, wo die Weihrauchbäume stehen. Über die Oase Uba, kurz vor der großen Wüste Rub al-Khali, verlief die Straße bis ins saudische Najran und weiter zum persischen Golf nach Bahrain. Von dort aus wurden Mesopotamien und Babylon mit Weihrauch versorgt, ein Gebiet fast so groß wie Deutschland. Ein zweiter Handelsweg verlief über Najran bis Petra zu den Häfen des östlichen Mittelmeeres. Die Blüte des Weihrauchhandels ist schon seit 1100 Jahren vorbei. Doch noch heute wird das duftende Harz in der südomanischen Stadt Salalah auf dem Weihrauchsouk, dem Markt, angeboten. In den kleinen Verkaufsbuden türmen sich tönerne Weihrauchbrenner und Plastiktüten mit den begehrten getrockneten Harztropfen. Die Omanis parfümieren Kleider, Haare und Bärte, die sie über Räucherbrenner aus Ton halten. Sie vertrauen auch der medizinischen Wirkung des Harzes. In heißem Wasser aufgelöst hilft Weihrauch gegen Husten- und Magen-Darm-Beschwerden. Den besten Weihrauch erkennt man an der weiß-gelblichen Farbe. Das ist der Negedi, der wächst im Osten zwischen Hasig und Hatbin. Das ist 250 bis 200 Kilometer von Salalah entfernt. In den nördlichen Bergen, nahe der Wüste, wächst der Hojari. Der ist dunkler und von nicht so guter Qualität. Der Weihrauch wird während der Monsunzeit im Juli, August geerntet und dann nach Salalah zum Verkaufen gebracht. 5 bis 10 Euro kostet ein halbes Kilo, je nach Qualität. Der Weihrauchbaum, Boswellia sacra, so die botanische Bezeichnung, wächst weltweit nur in 3 Ländern. In Indien, in Somalia und in der Dhofar-Region, die Südoman und Nordostjemen umfasst. Der Baum gedeiht im bergigen Küstenhinterland bei optimalen Bedingungen. Hier hat er das nötige trockene Klima der nahen Wüste. Frühmorgens erreicht ihn der feuchte, wasserspendende Tau der Küste. Die knorrigen, gekrümmten Bäume sind um die 3 Meter hoch und wachsen wild. Das Wadi Duka gehört seit dem Jahr 2000 zu den 4 UNESCO-Weltkulturerbestätten der Weihrauchstraße im Südoman. Hier teilen sich, wie seit Jahrhunderten üblich, verschiedene Familien das Terrain. Zäune braucht es nicht, denn das Nutzrecht ist streng geregelt. Üblicherweise in den arabischen Gebieten ist es so, dass die Flächen jeweils den Stämmen oder Teilstämmen gehören. Die haben dort die Weiderechte. Im Falle der Weihrauchbäume ist es ganz anders. Die Weihrauchbäume sind Privatbesitz. Sie gehören jeweils den Großfamilien. Und von der Tradition her werden sie vererbt, aber sie werden nur vererbt an männliche Nachkommen. Ein Zeichen für den hohen Wert der Bäume. Denn würden sie über die weibliche Linie vererbt, dann wäre der kostbare Besitz bei einer Heirat in einen anderen Stamm unwiderruflich an diesen verloren. Weihrauch wurde vor 2000 Jahren sogar mit Gold aufgewogen. Mesopotamien, Syrien, Griechenland, Rom und Ägypten waren damals die Hauptabnehmer für das Harz. Die Pharaonen wurden nach ihrem Tod mit Weihrauch einbalsamiert. In römischen und babylonischen Tempeln wurde der Weihrauch sogar kiloweise verbrannt. Wo der Weihrauch herkam, das war jahrtausendelang ein gut gehütetes Geheimnis. Die Araber haben in der Antike großen Wert darauf gelegt, dass die Produktionsgebiete des Weihrauchs nicht bekannt wurden. Die berühmteste Expedition, die wir in der Richtung haben, in der Zeit etwa 15. Jahrhundert vor Christi, ist die Expedition, die von der ägyptischen Königin oder Pharaonin Hatschepsut ausgeschickt wurde, eine riesige Flotte, die genau die Weihrauchgründe erkunden sollte. Zwar brachte die Expedition Weihrauchpflanzen nach Ägypten, doch in dem Wüstenklima gedieh der Baum nicht. Auch die Römer unternahmen mehrere Expeditionen nach Arabia Felix, ins glückliche und reiche Arabien. Doch die arabischen Beduinen schwächten die Eindringlinge, indem sie sie in die Irre leiteten. Das Geheimnis blieb so bis ins Mittelalter bewahrt. Knapp 130 Kilometer Luftlinie vom Wadi Duka entfernt, am Rande der Wüste Rub al-Khali, liegt die antike Stadt Uba in einer kleinen Palmenoase. Die paar Ruinen lassen kaum erahnen, dass Archäologen hier lange Zeit das versunkene Atlantis der Wüste vermuteten. Der britische Forschungsreisende T.E. Lawrence war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der erste Westler, der die Städte besuchte. In den 90er Jahren untersuchte der amerikanische Archäologe Juris Sarins von der Missouri State University in einer groß angelegten Expedition die Überreste der Stadt. Wir haben belegt, dass die Stadt Uba ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für den Handel war. Am Rande der Wüste gelegen, war sie ein bedeutender Außenposten, denn es war die letzte Oase vor dem gefährlichen Ritt durch die Wüste nach Norden. Hier konnten die Karawanen Wasser aufnehmen. Die Stadt verband das Innere Arabiens mit der Küste. Der Mythos vom Atlantis der Wüste ist bislang nicht belegt. Aber fest steht, dass Uba ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt an der Weihrauchstraße war. Hier konnten die Karawanen Wasser aufnehmen, bevor sie sich auf den langen und gefährlichen Weg in die Wüste begaben. Man musste Stammesterritorien von anderen beduinischen Stämmen durchqueren. Und da war es durchaus üblich, dass man von Seiten der dort jeweils lebenden Beduinen seinen Lebensunterhalt durch Überfälle aufgebessert hat. Auf Arabisch heißt das Razu. Razzia stammt oft von dieser Bezeichnung. Das war dann auch die Situation, wo die kleinen, schnellen Araberpferde eingesetzt worden sind, gerade für solche Überfälle auf Karawanen. Und dementsprechend war es natürlich wichtig, dass man eine entsprechende beduinische Streitmacht auch mit dabei hatte, die dann solchen Überfällen entgegentreten konnte. Anhand von spektakulären NASA-Aufnahmen aus dem All entdeckte Juris Sarins sogar noch die Spuren der alten Karawanenwege. Wir wissen von Satellitenfotos, dass Routen durch die Rub al-Khali, das leere Viertel, existierten. Sie verbanden Ostarabien mit dem Südirak und Iran. Es gab einen lebhaften Handel mit Pferden. Sie wurden in Karawanen zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden, in den Dofa gebracht. Von den Häfen verschifften Händler sie nach Indien. Pferde waren ein Exportschlager. Funde von Steinzeitäxten, Pfeilspitzen und Schneidewerkzeugen aus Stein deuten darauf hin, dass die Region um Uba bereits 5000 vor Christus besiedelt war. Damals herrschte ein milderes Klima. Wo sich heute Wüstendünen erheben, gab es fruchtbare Äcker. Warum die Stadt Uba schließlich vor ungefähr 2000 Jahren unterging, ist rätselhaft. Einheimische erzählen in einer Legende, dass Hochmut und Reichtum der Ubaris die Strafe Gottes auf sich zogen, der angeblich ihre Stadt vernichtete. Archäologen vermuten hingegen, dass es ein Erdbeben gab und die Wasservorkommen der Oase versiegten. Fest steht, dass die Ruinen von Uba aus der Zeit um 100 vor Christus stammen und dass die Oase das Landesinnere mit Weihrauchhäfen wie dem sagenumwobenen Samhoram an der omanischen Küste verband. Diese Hafenstadt war in der Antike der bedeutendste südomanische Weihrauch-Verschiffungshafen und ist wahrscheinlich identisch mit Moscha, das ein unbekannter griechischer Seefahrer in seinen antiken Reiseaufzeichnungen Periplus Maris Erythrae vor 2200 Jahren so beschreibt. Direkt hinter Syrakus, wo die Bucht von Oman tief in die Küstenlinie hineinreicht, dahinter liegen Berge so hoch und steil. Dort befindet sich ein Hafen für sachalitischen Weihrauch. Dieser Hafen wird Moscha genannt und Schiffe von Kana legen regelmäßig hier an. Die Kaufleute treiben Handel mit den Königsoffizieren und tauschen Stoffe, Weizen und Sesamöl gegen Weihrauch, welcher zuhauf im sachalitischen Land liegt. Samhoram wurde im 1. Jahrhundert vor Christus von einem jemenitischen König gegründet. Er wollte den Einfluss der heute im Jemen gelegenen Hadramaut-Region auf den Dhofar festigen und den einträglichen Weihrauchhandel kontrollieren. Die Ruinen des Hafens liegen exponiert auf einem kleinen Hügel. Von hier aus konnte man gut den Chor überwachen, also den natürlichen Meeresarm, der fast 500 Meter ins Landesinnere reicht. Heute ist er versandet. Die gesamte Anlage war zum Schutz vor Angreifern mit einer großen Mauer umgeben. In seiner Blütezeit zwischen 100 vor Christus und 400 nach Christus wurde der Hafen von Schiffen aus Griechenland, Ägypten, Iran, Indien und China angefahren. Das belegen Bronzemünzen und Funde von römischen Amphoren. Von hier aus starteten die reich beladenen Kamelkarawanen ins Landesinnere. Jeweils am Ende der Weihrauch-Erntezeit, das heißt also im Oktober, kamen die Kamelkarawanen nach Dhofar. Dort wurden solche Karawanen mit je nachdem 150 bis 400 Lastkamelen zusammengestellt. Die Karawanen brachten aus dem Norden schon wichtige Lebensmittel beispielsweise, vor allem aber auch Textilien, Bekleidung und andere Produkte, die in Dhofar selber nicht vorhanden waren, mit, tauschten dagegen dann Weihrauch ein. Es war ein reiner Tauschhandel, es war kein Geldhandel, der hier betrieben worden ist. Hinter dem Eingangstor von Samhoram stehen noch die Überreste eines großen Tempels. Ein italienisches Forscherteam fand heraus, dass er dem im Jemen verehrten Mondgott Sin geweiht war. Man fand Reste von Opferaltären und Wasseranlagen. Am Südende der Stadt befinden sich große Lagerräume. Hier fanden Archäologen noch tausende Jahre alten Weihrauch in Bastkörben verpackt. Als äthiopische Herrscher im 4. Jahrhundert nach Christus Samhoram eroberten, verlor der Hafen seine Bedeutung. 5 Jahrhunderte später entwickelte sich aus einem Fischerdorf in der Nähe der heutigen dhofarischen Landeshauptstadt Salalah die frühislamische Hafenstadt Al-Balid. Marco Polo, der Al-Balid 1270 bereiste, zeigte sich beeindruckt von der Stadt. Safa ist eine großartige und sehr schöne Stadt mit einem großartigen Hafen, in dem es sehr geschäftig zugeht. Die Kaufleute machen enormen Profit, indem sie mit arabischen Pferden handeln und viel heller Weihrauch wird hier produziert. Im südomanischen Jebali-Dialekt bedeutet Al-Balid einfach die Stadt. Eine hohe Mauer umgab die vor 900 Jahren so bedeutende Hafensiedlung. Sie liegt direkt am Ufer des Indischen Ozeans in einer halbmondförmigen Ebene, im Hinterland umsäumt von den Bergen des Khara-Gebirges. Die Ruinen der Hafenstadt beeindrucken durch ihre Größe. Die rechteckige Ausgrabungsstätte misst 1600 auf 400 Meter. Die ersten Forscher hatten die riesige Ruinenstadt Al-Balid im 19. Jahrhundert besucht. Michael Jansen von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen begann vor 10 Jahren mit der Sondierung des riesigen Gebietes. Wir haben bisher keinerlei direkte Hinweise im Gegensatz zu anderen Siedlungen in Dhofar, wer diese Stadt gegründet hat. Aber es ist schon offensichtlich einmal aus dem Typus der Moschee, aber auch durch andere Hinweise, dass dort die Einflüsse von Jemen schon sehr stark sind. Das heißt also durch die Küstenseefahrt, die Expansion nach Osten aus den jemenitischen Gebieten erfolgte, vor allen Dingen, weil eben dort auch Weihrauch abgebaut wird oder von dort aus auch gehandelt wird. In ihrer Blütezeit bestand Al-Balid aus verschiedenen isoliert stehenden Gebäuden und aus kleinen vorstädtischen Siedlungen. Der italienische Archäologe Costa vermutete, dass die flachen Stellen der Ausgrabung früher einmal Plätze, Straßen oder Innenhöfe waren. Zwischen einer großen Moschee und dem Palast befand sich wohl einst der Maidan, der größte öffentliche Platz der Stadt und das Herz des politischen, sozialen und religiösen Lebens. Durch die Islamisierung Arabiens im 7. und 8. Jahrhundert weiteten sich die internationalen Handelsbeziehungen aus. Die optimalen geografischen Bedingungen der Bucht von Al-Balid sorgten schnell dafür, dass der Naturhafen zu einem bedeutenden Handelszentrum wuchs. Das Baumaterial für die neue Stadt kam aus Sandsteinbrüchen im Hinterland. Die Ruinen Al-Balids waren jahrhundertelang eine begehrte Fundstätte für Steineplünderer. In einigen Ruinenresten gibt es Stützbalken aus Holz. Woher das Holz für die Gebäude kam, ob es importiert wurde oder aus dem kargen Holzbestand des Hinterlandes gewonnen wurde, hat der amerikanische Archäologe Juris Sarins in Zusammenarbeit mit dem Meeresinstitut der Landeshauptstadt Muscat nun weitgehend beantwortet. Wir haben Konservatoren gefragt, warum das Holz in so gutem Zustand ist. Sie haben herausgefunden, dass der Monsun die Ursache ist. Er befeuchtet das Holz und imprägniert es. Dann trocknet es in der heißen Jahreszeit. So wird es sehr hart, fast wie Eisen. Viele der Holzstücke sind von ehemaligen Schiffen, Masten oder Planken. Man kann noch die Nägel erkennen und die Löcher, wo Planken mit Kokosnussfaser abgedichtet wurden. Carbon-14-Untersuchungen haben erwiesen, dass die ältesten Holzteile mehr als 1000 Jahre alt sind. Das hier ist die einzige Ausgrabungsstätte am Indischen Ozean, in der Holz von alten Schiffen noch erhalten ist. Ein Großteil des Holzes kam aus Indien, manches sogar aus China. Das Holz der Schiffe, die hier in der Nähe strandeten oder abgewrackt wurden, hat man zum Häuserbau in Al-Balid verwendet. In ihrer Blütezeit zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert war Al-Balid eine reiche und gut gesicherte Hafenstadt. Hier wohnten vermutlich zwischen 20.000 und 30.000 Menschen. Ihre Haupteinkünfte erzielte die Stadt durch Handel und Zölle auf die eingehenden Waren. Das Harz des Weihrauchbaums und edle Pferde wurden nach Indien exportiert. Mit den Dhows, dickbauchigen arabischen Holzsegelbooten, fuhren omanische Seefahrer angetrieben durch die Monsunwinde sogar bis China und brachten Porzellan mit. Da wurde der gesamte Orienthandel, das heißt der Handel aus Indien, der Gewürzhandel aus Südostasien, auch der Seidenhandel, mit über die Weihrauchstraße abgewickelt, sodass hier zu bestimmten Zeiten jahrhundertelang eben die wichtigste Handelsstraße zwischen den Gebieten in Südostasien, wo die kostbarsten Güter herkamen, Seide, Gewürze, einschließlich Weihrauch aus Südarabien, transportiert worden sind. Das heißt also, wir haben hier nicht nur den Transport von Weihrauch, sondern wir haben hier in der Tat die wichtigste Handelsverbindung zwischen Südostasien und dem östlichen Mittelmeerraum und von dort weitergehend über die Handelskontore in Genua, Venedig bis nach Nordeuropa, bis nach Mitteleuropa hinein. Die Forscher vermuten, dass die Stadt einst ein vom Meer kommender Kanal umgab. Die Omanis nennen ihn Chor. Am äußersten östlichen Ende der Stadt, am Rande des Chors und in Strandnähe, liegen die hölzernen Überreste eines einstmals gewaltigen Stadttores, das amerikanische Archäologen 1952 entdeckten. Heute ist die Zufahrt zum sogenannten Chor versandet. Mit der Eroberung durch die Portugiesen im 15. Jahrhundert verlor die Hafenstadt ihre Bedeutung. Denn 1497 entdeckte Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Von da ab kontrollierten die Portugiesen mehrere Jahrhunderte lang die Seewege der Gewürzstraße. Wir haben aus portugiesischen Quellen auch da die Nachweise, dass die Portugiesen jedes omanische Schiff, das ihnen begegnete, oder Schiffe, die eben ihnen auf der Route nach China in die Wege kamen, zerstörten. Sie hatten mit ihren Koggen andere Segeltechnik. Die Omanis haben in der Regel Dhows, das heißt also Latinersegel, die nur mit dem Monsun segeln konnten. Die Portugiesen hatten ihre Schiffe mit Kanonen bestückt, waren also auch kriegstechnisch überlegen. Und sicherlich damit, und das ist archäologisch für uns auch nachweisbar, hört die Hauptaktivität dieser Hafenstadt auf. Wir haben noch etwa bis ins 17., 18. Jahrhundert Nachweis von späterer Besiedlung. Aber offensichtlich haben sich dann die Bewohner aus Ermangelung einer entsprechenden Ökonomie, die ja über den Seehandel bis dahin gegeben gewesen war, ins Landesinnere zurückgezogen. Und insgesamt ist eben die Segeltradition dort weitgehend dann zurückgegangen. Den Verlauf der Weihrauchstraße, die Handelsbeziehungen und welche Güter gehandelt wurden, das haben die Wissenschaftler weitgehend erforscht. Doch was passierte in der Übergangszeit zwischen Antike und Islam? Wer waren die Machthaber, die die Weihrauchstraße und die Häfen kontrollierten? Wir wollen herausfinden, wann der Umschwung stattfand, zwischen dem Niedergang der antiken Städte im Oman und dem Aufstieg der arabisch-islamischen Welt. Was waren die Auslöser und Bindeglieder? Wer waren die Menschen? Waren es Himyariten oder Sassaniden? Waren es Stämme der Ast-Omani, die die Kontrolle über die Häfen und die Handelszentren übernahmen? Das sind die faszinierenden Fragen, auf die wir derzeit eine Antwort suchen. Noch heute ist Weihrauch in Arabien und besonders im Oman ein beliebtes Räuchermittel. Auf dem Souk in Salalah scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Genauso wie vor vielen hundert Jahren feilschen Händler und Kunden um den besten Preis für das kostbare Gut.